Erster ihr Herren, behandelt eure Diener gerecht und fair, weil ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Zweiter hört nicht auf zu beten, sondern bleibt dabei wachsam und vergesst nicht, Gott immer wieder zu danken. Dritter betet gleichzeitig auch für uns, damit Gott uns eine Tür für seine Botschaft öffnet, so dass wir das Geheimnis von Christus verkünden können, weshalb ich im Gefängnis bin. Vierter betet, dass ich diese Botschaft so klar und deutlich erkläre, wie es meine Pflicht und Aufgabe ist. Fünfter verhaltet euch klug gegenüber den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, und nutzt jede Gelegenheit, die sich euch bietet. Sechster, eure Worte sollen immer freundlich und interessant sein, damit ihr wisst, wie ihr jedem Menschen die richtige Antwort geben könnt. Siebter, Tychikus wird euch alles darüber berichten, wie es mir geht, da er ein treuer Bruder, ein Helfer und ein Mitdiener des Herrn ist. Achter, ich habe ihn genau deshalb zu euch geschickt, damit ihr erfahrt, wie unsere Lage ist und damit er eure Herzen stärkt. Neunter, er kommt zusammen mit Onesimus, dem treuen und lieben Bruder aus eurer Mitte, und beide werden euch über alles informieren, was hier geschieht. Zehnter, Aristarchus, der mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen, ebenso wie Markus, der Cousin von Barnabas, über den ihr schon Anweisungen erhalten habt, nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Elfter, auch Jesus, der Justus genannt wird, grüßt euch, diese drei sind die einzigen jüdischen Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir ein großer Trost gewesen sind. Zwölfter, Epaphras, der einer von euch ist und Christus Jesus dient, lässt euch grüßen, er kämpft immer im Gebet für euch, damit ihr fest im Glauben steht und vollkommen den Willen Gottes erfüllt. Dreizehnter, ich kann bezeugen, dass er sich sehr viel Mühe für euch gibt, sowie für die Gläubigen in den Städten Laodikia und Hierapolis. Vierzehnter, Lukas, der geliebte Arzt, und auch Demas senden euch ihre herzlichen Grüße. 15. Grüßt bitte die Geschwister in Laodikia sowie Nymphas und die Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelt. 16. Wenn dieser Brief bei euch gelesen wurde, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodikia vorgelesen wird, und lest auch den Brief, den ihr aus Laodikia bekommt. 17. Sagt Archippus, dass er den Dienst, den er vom Herrn empfangen hat, sorgfältig und vollständig ausführen soll. 18. Hier ist mein persönlicher Gruß von mir, Paulus, denkt an meine Gefangenschaft und die Gnade Gottes sei mit euch.